Zwei Uckermärker in Berlin sind ein super starkes Team. Cartoon und Atia mit Gespräch doch konfrontiert. Ich keine Textdatei, jetzt sind die Macs am Mic. Mal so extra tight und so facettenreich. Was diese Jungs da schreien, das klingt nicht ungereimt. Es wummert unser Style, eine Harpune gleich. Torpediert der Beat dann, dem Kiez der Schießstand. Rap mit Tiefgang, Geschichte geschrieben von Siegern. Gesprächsstoff. Geschichte wird geschrieben von Siegern. Wir sind jetzt wieder da, haben Texte parat. Jeder mit 16 Bars und dick besser am Start. Mach mal jetzt nicht auf hart, schieb dir ein Messer in Arsch. Wir machen hier nicht auf hart, denn wir sind keine Stars. Jeder Part sitzt wie ein Unikat. Echt ein Zertifikat, das ist Rap zum Quadrat. Die Wende ist nah 360 Grad und es tagt das Rap-Kombinat. Für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, geht's noch, für Sorgen für Gesprächsstoff, Gesprächsstoff, geht's noch, Gesprächsstoff,